Sie erhoben sich aus den Feuchtgebieten und drangen abenteuerlustig in gut entwässerte, trockenere, höher gelegene Landschaften vor. Echte Samenpflanzen, Spermatophyten, entstanden schon im Devon. Aber erst unter den warmen Bedingungen der frühen Karbonzeit konnten sie auch höhere Breiten besiedeln. Fossilien von riesigen Wurzelmatten aus der Zeit vor 305 Millionen Jahren zeigen, welche welterschütternden Fähigkeiten die Wälder der Karbonzeit besaßen. Sie produzierten üppige Böden, in denen sie sich sowohl horizontal als auch vertikal festhalten konnten. In den so entstandenen, aktiven, nährstoffreichen Böden wimmelte es von Pilzen, Bakterien und jetzt auch wirbellosen Tieren, vorwiegend Insekten, die sehr effizient organisches Material abbauten und auch im Boden eines tropischen Waldes aus dem 21. Jahrhundert nicht fehl am Platz wären. Durch Photosynthese wurden weiterhin beträchtliche CO2-Mengen absorbiert und festgehalten, was dazu führte, dass der Gehalt in der Atmosphäre nur noch knapp 5-mal so hoch war wie in vorindustrieller Zeit. Sauerstoff war in der Atmosphäre zu manchen Zeiten sogar in größerer Menge vorhanden als heute. Insgesamt spielten sich in der Atmosphäre der Devon- und der Karbonzeit so weitreichende Veränderungen ab, dass auch die Pflanzen selbst sich anpassen mussten. Wie wir bereits erfahren haben, lässt sich der Ursprung der Spaltöffnungen bis ins Kambrium und zu den ersten Landpflanzen zurückverfolgen. Aber anscheinend nahmen ihre Zahl und die Fläche, die sie auf den Blättern bedeckten, im Laufe der Devonzeit zu. Manchen Vermutungen zufolge war die Vermehrung der Spaltöffnungen und die zunehmende Möglichkeit zum Gasaustausch eine Anpassung an den abnehmenden CO2-Gehalt der Atmosphäre und die Umweltbedingungen jener Zeit. Die Frage bleibt jedoch umstritten. Aber wie dem auch sei. Die weltweit milden Klima- und Atmosphärenbedingungen boten jetzt beste Voraussetzungen für die Vermehrung der Lebewesen. Und wie wir noch genauer erfahren werden, nahm die Zahl der uns vertrauten, landlebenden Organismen zu. Die Wälder, die zu jener Zeit in tropischen Breiten gediehen, waren der entscheidende Katalysator für diesen Prozess, der erst heute von Menschenhand allmählich rückgängig gemacht wird. Anders als auf unserem Rundgang durch die öden Landschaften des Kambriums, würden wir uns bei einem Spaziergang durch die neuen Wälder der Karbonzeit deutlich stärker zu Hause fühlen. Wenn wir jetzt über die Erde gingen, sähen wir Lebewesen und Ökosysteme, die den Pflanzen und Wäldern unserer Tage sehr ähnlich wären. Im Vergleich zum Geschnatter und Gequake der vielgestaltigen Amazonas-Regenwälder oder auch zu den Geräuschen in britischen Waldlandschaften wäre es allerdings in den Wäldern der Devonzeit oder im Karbon gespenstisch still gewesen. Noch gab es keine Pflanzenfresser und niemand konnte die neuen, zellulose- und lignin-reichen Pflanzen verzehren, die jetzt den Planeten bevölkerten. Also konnten sie relativ unbehelligt nach oben und zur Seite wachsen. Andererseits bot der durch die hohen Bäume neu entstandene Boden den Tausend- und Hundertfüßlern ein feuchtes, warmes Zuhause. Sie verzehrten verwesendes Pflanzenmaterial oder machten Jagd auf andere winzige Lebewesen, die sich in dieser ganz neuen Welt durchschlagen wollten. In den Wäldern der Devon- und der Karbonzeit erschienen die ersten Insekten auf der Bildfläche. Gegen Ende des Karbons flogen manche davon, dank des steigenden Sauerstoffgehalts in der Atmosphäre, mit einer Flügelspannweite von bis zu 60 Zentimetern durch die feuchten Sumpfwälder.